Tja, da könnte man fast annehmen, dass sich Microsoft mit dem Datenkonzept von Windows 10 selbst ein Bein gestellt hat, oder Peter Welchering? Ja, zumindest haben die nicht weit genug gedacht. Die Überlegung ging so in die Richtung, Windows 10 soll die stationären mit den mobilen Geräten zusammenbringen. Und dabei soll viel Sicherheit, dabei soll aber auch hoher Benutzerkomfort geboten werden. Und um das schaffen zu können, sind eben viele prädiktive Analysen notwendig. Das System muss beispielsweise wissen, was will der Anwender als nächstes machen und was ist die nächste Gefahr, die von außen droht. Und für solche prädiktiven Analysen, damit eben das System rechtzeitig darauf reagieren kann, braucht man einfach so viele Nutzerdaten wie möglich. Und ganz klar haben sich da die Strategen bei Microsoft dann gesagt, wenn wir diese Daten schon haben, Mensch, dann müssten wir die auch eigentlich in Richtung Marketing und Werbung einsetzen und richtig Geld machen damit. Ja, und das müssen sie jetzt wohl oder übel zurückfahren. Hat sich denn außer bei den professionellen Datenschützern ja irgendwie schon Widerstand gegen diese Datensammelei geregt? Also Widerstand würde ich das noch nicht so richtig nennen. Unmut ist wohl eher der Begriff. Unmut ist bei immer mehr Anwendern aufgekommen und dieser Unmut, der ist aber genauso gefährlich für Microsoft, denn Microsoft muss es unbedingt schaffen, dass möglichst viele Windows 7 Nutzer, möglichst viele Windows 8 Nutzer jetzt auf Windows 10 umsteigen. Deshalb stellen ja auch immer sehr, sehr nervige Werbung für die ganzen Anwender von Windows 7 und Windows 8 ein. Und wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie den Anschluss an Android endgültig verloren und das bisherige PC-Geschäft, das bringt einfach nicht mehr die Margen, die sie brauchen. Aber Nutzer, die Unmut über den Umgang mit den Nutzerdaten durch den Betriebssystemhersteller empfinden, die überlegen sich das natürlich sehr, sehr gut, ob sie wirklich umsteigen wollen. Und zumindest passiert dann eines, das zögert die Quote der Umsteiger raus und auch das kann Microsoft eigentlich nicht brauchen. Die brauchen den schnellen Umstieg ganz vieler Anwender auf Windows 10, möglichst bis zum Jahresende. Wie reagiert denn der Konzern? Hat man bei Microsoft schon Konsequenzen aus dieser Situation gezogen? Also offiziell nicht, da verbreitet man natürlich die typisch amerikanische Aufbruchsstimmung, da schwelgt man in Superlativen, was solche Softwarehersteller eben so machen. Aber man hört aus Entwicklerkreisen, dass über unterschiedliche Redesign-Möglichkeiten von Microsoft schon nachgedacht wird. Microsoft denkt über Redesign-Möglichkeiten von Windows 10 nach. Natürlich wollen die weiterhin an die Nutzerdaten kommen, die brauchen die ja für ihre Geschäfte, aber das geht eben nur mit den Anwendern. Also muss man denen das möglichst schmackhaft machen und das zielt dann so in die Richtung, liebe Anwender, wir geben dir zusätzliche Cloud-Funktionen, Cloud-Services gegen deine Daten. Und da der Anwender solche zusätzlichen Cloud-Services samt Gegengeschäft ja zustimmen muss, gibt er auch einzeln seine Einwilligung, dass Microsoft eben dann diese Daten bei Windows 10 erhebt. Und damit ist dann etwa beispielsweise auch den Datenschutzgesetzen Genüge getan. Und der Anwender ist zufrieden, weil der ja eine Gegenleistung bekommen hat dafür. Besonders umstritten ist ja die mögliche Weitergabe dieser Nutzerdaten an Dritte. Wie wird sich das entwickeln? Vermutlich auf zwei Weisen. Microsoft wird die Daten weitgehend im Hause behalten, also keine Rohdaten abgeben und schon die etwaige Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsauskunftsteilen, die ist ja zur geheimen Kommandosache erklärt worden. Und die Zusammenarbeit mit amerikanischen Sicherheitsbehörden, die ist ohnehin geheim. Und dann kann Microsoft natürlich vor die Anwender treten und sagen, wir behalten ja auch deine Daten bei uns, die bleiben im Haus, die verlassen das Haus nicht und wir berechnen ja nur Profile für unsere Auftraggeber, etwa für personalisierte Werbung, wogegen du doch gar nichts haben kannst. Aber das passiert ja eben nur im Hause. Allerdings, ob das dann wirklich reicht, um die Anwender dann in ja, mehr oder weniger trügerische Sicherheit zu wiegen, das muss man erst noch abwarten, denn viele Anwender wollen tatsächlich auch wissen, was passiert denn, wenn Microsoft diese Daten verarbeitet. Also das wird der nächste große Sprung sein. Peter Welchering über das neugierige Windows 10.